West Virginia ist Uckermärker Volksweise. Uckermark? Ein Landbevölkerungslied. Ja, sing mal an. Auf den Tisch legen, Nasen bohren und die ungewaschenen Haare der Oma ins Gesicht klatschen. Das ist Freiheit. Mit der Cabrio fahren, im Sommer Standheizung anhaben und in uckermärkischen Bühnen einen Applaus geben. Das ist Dummheit. Yippee-yay. Take me home aus Prignitz. Wieso Prignitz? Versteh ich nicht. Nee? Ich soll das auch nicht verstehen. Wo liegt denn eigentlich die Prignitz? Naja, so im Nordwesten von Brandenburg. Oh, du hast aber aufgepasst in der Schule. So was lernt man doch nicht in der Schule. Stimmt, ich weiß nicht, in der Uckermain. Schon gar nicht zu Ostzeiten, stimmt. So sieht's aus. Die Ostzeiten war doch harmlos. Genau, wir mussten sowieso nicht viel lernen. Genau. Ja, wir im Westen ja eigentlich auch nicht. Die wichtigen Dinge für das Leben lernt man sowieso nicht in der Schule. Ja, sobald man ein bisschen was im Kopf hat, pegelt sich das sowieso irgendwie ein. Oder sobald man eben nichts im Kopf hat. Dann so, ja, erst recht, das stimmt. Wenn man nichts im Kopf hat? Ja, denke ich. Da reden wir aber von unterschiedlichen Dingen. Bei Einpegeln denke ich ja erstmal ans Saufen eigentlich, an wa? Saufen? Na, an was denn sonst? Säufst du etwa? Ja, na, etwa nicht. Na ja, nee. Na, saufen tue ich nie mehr, aber hin und wieder greife ich noch zur Flasche. Also, was soll ich mal bestellen? Ihr wollt euch jetzt besaufen? Wodka sauer zum Beispiel. Wodka sauer willst du bestellen? Das darf doch wohl wahr sein. Das ist ja fast so schlimm wie grüne Wiese. Wieso? Die Getränke, die kann man nur trinken, wenn sie gerade in Mode sind. Also. Pure Royal gab's auch mal. Üble Sache. Man kann aber froh sein, dass die Apfelkornplage erst mal über Atlantik hinweggeschritten ist. Also gerade die Apfelkornzeit, die war doch in Ordnung. Hast du da gute Erinnerungen dran? Naja. Die Apfelkornphase? Sag mal so, ich hab da nicht die schlechtesten Erinnerungen. Apfelkorn. Kann man vielleicht doch Caipirinha bestellen? Nee. Caipirinha kann man ja nicht erwachsen werden. Erwachsen werden haben wir doch nicht mehr nötig. So sieht's aus. Kollegen, in Apfelkorn, in Caipirinha und in Wodka Sauer bitte. Und 10 nackte Friseusen. Was? Ja, ich möchte auch noch was trinken. So, Entschuldigung. Und eine Pilsette noch. Das ist jetzt total zeitgemäß. Was, Pilsetten trinken? Hm. Was machst du denn da? Musizieren. Was? Musizieren? Mensch, da fällt mir ein, ich habe ja gar nicht zu Ende gesungen. Ist vielleicht auch besser so.